Ersterdies sind die Männer, die zu David nach Ziklag kamen, während er noch vor Saul auf der Flucht war. Zweiter, sie waren mit Bögen bewaffnet und konnten Steine oder Pfeile sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand schießen. Dritter, zu den Anführern gehörten Ahieser und Jos aus Gibea sowie weitere tapfere Männer aus verschiedenen Familien. Vierter, Jesmaja aus Gibeon war ein berühmter Held unter den 30 Anführern, die David treu dienten. Fünfter, auch Eliusai, Jerimot und andere Männer aus Harif schlossen sich der Gruppe an. Sechster, aus der Familie der Korhiter kamen Elkana, Jesia und weitere erfahrene Krieger zu David. Siebter, ebenso gehörten Joela und Zebadja aus Gedor zu den Männern, die David unterstützten. Achter, einige mutige Männer vom Stamm Gad suchten David in der Wüste auf, weil sie erfahrene Soldaten mit Schild und Lanze waren. Neunter, Esa war ihr Anführer, gefolgt von Obadja und Eliab, die ebenfalls wichtige Positionen innehatten. Zehnter, Mismanna und Jeremia gehörten ebenfalls zu dieser Gruppe von tapferen Kriegern. Elfter, Attai und Eliel waren weitere Anführer, die David in der Wüste halfen. Zwölfter, Johanan und Elsabad verstärkten das Team der mutigen Soldaten. Dreizehnter, Jeremia und Machbanai vervollständigten die Liste der 11 Anführer vom Stamm Gad. Vierzehnter, diese Männer waren so starke Heerführer, dass selbst der Schwächste von ihnen gegen 100 Feinde kämpfen konnte. Fünfzehnter, sie überquerten den Jordan im ersten Monat, obwohl der Fluss Hochwasser führte, und vertrieben alle Feinde aus den Tälern. 16. Auch Männer von den Stämmen Benjamin und Juda kamen zu David in seine Festung. 17. David ging ihnen entgegen und sagte, wenn ihr in Frieden kommt, um mir zu helfen, werde ich euch herzlich aufnehmen, falls ihr mich aber verraten wollt, obwohl ich unschuldig bin, soll Gott das sehen und euch bestrafen. 18. Da sprach Amasai, der vom Geist Gottes erfüllt war, wir gehören zu dir, David, und stehen an deiner Seite. Friede sei mit dir und deinen Helfern, denn dein Gott hilft dir. Nachdem David dies gehört hatte, nahm er sie auf und machte sie zu Anführern. 19. Einige Männer von Manasse schlossen sich David an, als er mit den Philistern gegen Saul in den Krieg ziehen wollte. 20. Als David nach Ziklag zurückkehrte, folgten ihm mehrere Anführer von Tausendschaften aus dem Stamm Manasse. 21. Diese Männer halfen David gegen feindliche Räuberbanden, da sie alle sehr tapfere und erfahrene Soldaten waren. 22. Jeden Tag kamen mehr Leute zu David, bis sein Heer so groß und mächtig wie ein Heer Gottes war. 23. Hier ist die Anzahl der bewaffneten Männer, die nach Hebron kamen, um David das Königtum von Saul zu übertragen. 24. Vom Stamm Juda kamen 6.800 Männer, die mit Schild und Lanze für den Kampf gerüstet waren. 25. Der Stamm Simeon schickte 7.100 tapfere Krieger, die bereit für den militärischen Einsatz waren. 26. Von den Leviten kamen 4.600 Männer, um David bei seiner neuen Aufgabe zu unterstützen. 27. Jojada führte 3.700 Männer aus der Familie Aarons an, die ebenfalls nach Hebron reisten. 28. Auch der junge und tapfere Zadok kam mit 22 Anführern aus seiner eigenen Familie zu David. 29. Vom Stamm Benjamin kamen 3.000 Männer, obwohl viele von ihnen zuvor noch treu zu Sauls Familie gehalten hatten. 30. Der Stamm Ephraim schickte 20.800 berühmte Krieger, die in ihren eigenen Familien sehr angesehen waren. 31. Vom halben Stamm Manasse kamen 18.000 Männer, die extra ausgewählt wurden, um David zum König zu machen. 32. Vom Stamm Issachar kamen 200 Anführer, die genau wussten, was Israel zur richtigen Zeit tun musste. 33. Sebulon schickte 50.000 erfahrene Soldaten, die mit allen Arten von Waffen ausgerüstet und völlig einig waren. 34. Naphtali sandte 1.000 Anführer und 37.000 Soldaten, die Schilde und Speere trugen. 35. Vom Stamm Dan kamen 28.600 Männer, die für den Kampf bereit und gut gerüstet waren. 36. Der Stamm Asser schickte 40.000 kriegstüchtige Soldaten, die sofort in den Kampf ziehen konnten. 37. Von der anderen Seite des Jordans kamen 120.000 bewaffnete Männer der Stämme Ruben, Gad und Manasse. 38. Alle diese Soldaten kamen entschlossen nach Hebron, weil sie David zum König über ganz Israel machen wollten. 39. Sie blieben 3 Tage bei David und feierten gemeinsam, da ihre Verwandten bereits alles für sie vorbereitet hatten. 40. Die Nachbarn brachten viele Lebensmittel auf Tieren herbei, damit die Soldaten genug zu essen und zu trinken hatten. 41. Es gab reichlich Mehl, Wein und Fleisch für alle Menschen, weil in ganz Israel eine große Freude herrschte.